بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir machen inshallah weiter mit dem achten Unterricht. Das war auf der Seite 161 im Kapitel 3.3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Die Haltung der Khawarij gegenüber den Hinderungsursachen für den Takfir. Alle Gruppen der Khawarij, auch die heutigen, wie etwa die Jama'at, Takfir und Hijra, und ebenso jene Gruppen, die sich in den muslimischen Ländern Aschams und des Irak ausbreiteten, all diese Gruppen anerkennen keine Bedingungen für das ungläubig Erklären des einzelnen Takfir al-Mu'ayyan und keine Hinderungsgründe arabischen Mani'a. Ist ein Hinderungsgrund, ist immer das Gegenteil von einem Schart. Ein Schart ist was? Eine Bedingung. Bedingung bedeutet, erst wenn diese erfüllt ist, kann sich das ergeben, was sich ergeben soll. Wie zum Beispiel bei einer Ibadah, wenn die Schart erfüllt sind, dann kann auch die Ibadah gültig sein. Ist aber der Schart nicht erfüllt, ist auch die Ibadah nicht gültig. Und Mana ist das Gegenteil von Schart. Das ist praktisch wie ein Gegenstück dazu. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Hinderungsgründe, warum wir ein allgemeines, warum wir den Takfir al-Mutlaq manchmal nicht auf eine bestimmte Person umsetzen. Das sind die sogenannten Hinderungsgründe. Einer davon, haben wir uns ausführlich darüber unterhalten, ist der Jahl bzw. der Ta'wil und anderes. Nein. Sondern sie ziehen keinen einzigen der Hinderungsgründe hinsichtlich des Unglaubens in Betracht. Die Jama'at Takfir beurteilte selbst denjenigen als ungläubig, der unter Zwang stand und hinsichtlich dessen die Verse der Offenbarung festlegen. Außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe findet. Gefunden hat. Sie sind somit der Auffassung, dass derjenige, von dem irgendein Ausdruck des Unglaubens herrührt, ein Ungläubiger ist und wenden auf ihn die gesetzlichen Bestimmungen an, die sich auf denjenigen beziehen, der vom Glauben abgefallen ist. Dabei wenden sie sich an keine Richter, keine Verantwortlichen und keine Gelehrten. Die Frage des Unglaubens ist bei ihnen ein Bereich, in dem Anarchie und eigene Wunschvorstellungen herrschen. Ja, jetzt springen wir runter zum letzten Abschnitt. Denkt man auch über die Geschichte von Khatib ibn Hatib ibn Abi Balta nach, so erkennt man das Nützliche, das sich darin befindet. Er wandelte zu Allah und seinem Gesandten. Hatib ibn Abi Balta, vielleicht das kurz sagen, radiallahu ta'ala anhu, hat etwas gemacht, möge Allah mit ihm zufrieden sein, was Allah ihm auch vergeben hat, inshallah, was eigentlich ein ja, Widerspruch ist zum Glauben an Allah und sein Gesandten. Und er war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen und hat erfahren, dass der Prophet Makkah angreifen will und vom Schirk befreien möchte. Und dann hat er einen Brief geschrieben an die Leute von Makkah und ihnen diese Sachen wollte er ihnen mitteilen. Dass der Prophet vorhat, euch anzugreifen, stellt euch darauf ein. Und eine schlimmere Form des Hochverrates kann man sich eigentlich nicht vorstellen, da er hier das Geheimnis verraten hat und es richtet sich nicht gegen, es war keine Unterstützung der Mushrikin gegen den Propheten, gegen die Muslime, sondern es war sogar eine Unterstützung der Mushrikin gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Gesandten Allahs und den Auserwählten. Und deswegen eine schlimmere Form des Hochverrates kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Er hat diesen Brief geschrieben und losgeschickt mit einer Frau. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dadurch erfahren von Jibril alaihi salatu wasallam. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, manche Sahabe, wir lesen es gleich nochmal, geschickt und ihnen gesagt, wenn ihr an die Ortschaft so und so kommt, werdet ihr eine Frau vorfinden und diese Frau wird in ihren Haaren diese Botschaft tragen, das heißt diesen Brief tragen. Und zusammengefasst, natürlich haben sie es dort gefunden und sie hatten den Brief rausgerückt und sind mit dem Brief zum Propheten sallallahu zurückgekehrt und haben ihm gegeben. Und dann hat er Hatib zu sich gerufen und ihm gesagt, was soll das, Hatib, was ist das? Und dann hat er zugegeben, dass er diesen Brief geschrieben hat. Und diese Form der Unterstützung hat Umar radiallahu ta'ala anhu als einen Abfall vom Glauben gewertet und deswegen gesagt, O Gesandter Allahs, lass mich diesen Heuchler töten. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein. Umar, was lässt dich wissen? Vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Blick auf die Leute geworfen, die in Badr mitgemacht haben und gesagt, macht, was ihr wollt, denn ich habe euch schon vergeben. Und aus diesem Hadith sind natürlich viele Aspekte, die interessant sind, aber entscheidend ist, dass diese Tat, die Hatib gemacht hat, eine gute Tat war, nämlich er hat bei der Schlacht von Badr mitgemacht. Und diese Tat war so wertvoll, dass sie nicht aufgewogen werden konnte durch diese Sünde. Und wenn eine gute Tat nicht aufgewogen werden kann durch eine andere, egal wie schlimm sie ist, dann kann sie kein Kufr gewesen sein. Weil wenn das Kufr gewesen wäre, also wenn er ungläubig gewesen wäre dadurch, dann würde es gemäß der Übereinkunft der Ulama, der Unglaube, macht alle Taten zunichte, die vorher gemacht worden sind. Und das ist aber in diesem Fall nicht der Fall gewesen. Sondern diese Tat, die er bei Badr vollbracht hat, hat Allah also ihm angerechnet und ihm deswegen verziehen. Und dieses Beispiel und noch ein anderes ist eines der deutlichsten Beispiele dafür, dass die bloße Umsetzung, die bloße Durchführung einer Sünde, auch wenn sie an sich Kufr ist, noch nicht dazu führen muss, dass man vom Glauben abfällt. Lesen wir diese Geschichte. Er wanderte zu Allah und seinem Gesandten aus und bemühte sich, dem rechten Weg zu folgen. Es geschah jedoch, dass er ein Geheimnis des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam an die Götzendiener Mekkas verriet und ihnen berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vorhabe, sie anzugreifen, dies um so seine eigene Familie und seinen Besitz in Mekka zu schützen. Als eine Offenbarung über sein Vorhaben herabgesandt wurde, hatte er das Schreiben an die Mekkaner bereits einer Dienerin gegeben, die es in ihrem Haar versteckt hatte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandte Ali und Az-Zubayr radiyallahu anhuma, um die Frau aufzusuchen und sagte ihnen, dass sie in Raudat Hach finden würden, und so war es auch. Sie drohte ihr so lange, bis sie das Schreiben schließlich aus ihrem Zopf hervorzog. Sie hatten nämlich gesagt, ich habe nichts dabei. Ich sagte, doch, du hast ein Schreiben dabei. Sie sagte, nein, haben wir nicht. Ich sagte, doch, der Prophet hat uns gesagt, dass Jibril hingekommen hat, gesagt, du hast eins, also gib's raus, oder wir reißen dir alles vom Leib, bis wir dieses Schriftstück finden. Aber sie waren überzeugt, das muss da stimmen. Der Prophet ihnen gesagt hat, durch Wahi, dann muss dieser Brief bei ihr sein. Und dann hat sie, als sie gemerkt hat, es wird ernst, und man würde ihr auch ihr Kopftuch vom Leib reißen, dann hat sie gesagt, ja, das hier ist der Brief, bitteschön. Dann hat sie es aus ihren Haaren rausgenommen. Das Schreiben wurde dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gebracht und dieser ließ Hatib ibn Abi Alta rufen und sagte zu ihm, was ist das? Er antwortete, o Gesandter Allahs, ich bin nicht ungläubig geworden, nachdem ich zum Glauben gefunden habe. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich anderes dem Islam vorziehe, sondern ich wollte dadurch meine Familie und meinen Besitz schützen. Also auch hier, er bekennt sich immer noch zum Glauben und sagt ausdrücklich, ich habe das nicht gemacht, weil ich ungläubig bin, sondern weil er hatte nämlich keine, er war kein angesehener Mensch unter seinem Volk, unter den Mekkanern, und deswegen hat er ihnen eine Wohltat machen wollen, sodass wenn der Prophet sallallahu sie angreift, die Stadt, dass sie praktisch ihn und seine Familie, was gesagt, ihn nicht und seine Familie beschützt, als Wohltat. Und das war sein Beweggrund, das war sein Entschuldigungsgrund. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht die Wahrheit. Daraufhin sagte Umar, o Gesandter Allahs, lass mich auf den Nacken dieses Heuchlers schlagen. Und dann heißt es in der Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu, überlass ihn mir, denn er ist vom Glauben abgefallen, sodass ich auf seinen Nacken schlagen werde. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, o Ibn Khattab, was lässt dich wissen, ob nicht Allah vielleicht zu dieser Gruppe der Männer von Badr geschaut und gesagt hat, macht, was ihr wollt, ich habe euch vergeben. Hatib radiallahu anhu beginnt seine Aussage im Namen des Glaubens, indem er sich selbst als gläubig beschreibt und darauf verweist, dass sein Tun keine Ablehnung des Glaubens an sich bedeutet. Er hatte jedoch besondere Gründe, die seine Absicht erkennen lassen. Aus dem dazu offenbarten Vers lässt sich herauslesen, dass Hatibs Vorgehen eine Art von Freundschaftsbekundung bzw. Loyalität darstellte, voilà, dass er den Quraysh wohlwollend entgegenzukommen suchte und dass derjenige aber, der das tut, wahrlich vom rechten Weg abgehört ist. Deswegen, wenn man liest zum Beispiel, die Unterstützung von Nicht-Muslimen gegen Muslime ist eine Form von Kufr und Abfall vom Glauben und nicht solche Begebenheiten mit berücksichtigt, bei der Erklärung dieser Punkte, dann geht man in die Irre. Weil dann wird man etwas sagen, das erstens dem Propheten Sassana widerspricht, und das reicht schon als Vergehen, und zweitens etwas sagen, was auch die Ulama nicht so meinten, als sie es gesagt haben, als sie es geschrieben haben. Die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er hat euch die Wahrheit gesagt, so lasst ihn gehen, sind eindeutig dahingehend, dass er aufgrund dessen nicht als ungläubig zu verurteilen ist, wenn er an Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam glaubte, ohne Zweifel und ohne Skepsis. Er hat es aufgrund eines weltlichen Ziels und wäre es, er tat es aufgrund eines weltlichen Ziels und wäre es, wäre er deswegen ungläubig, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, lasst ihn gehen und auch nicht, und was lässt dich wissen, ob nicht Allah, das ist es, was sein ungläubig erklären Tekfir verhindert. Denn wäre er vom Glauben abgefallen, dann wäre von seinen guten Werken nichts mehr übrig, was eine Bezeichnung als ungläubig und ihre gesetzlichen Bestimmungen verhindern könnte. Denn der Unglaube zerstört das, was vor ihm war, und zwar aufgrund der Worte des Erhabenen. Wer den Glauben verleugnet, dessen Werk wird hinfällig. Der Unglaube vernichtet, so der Konsens, sowohl die Werke als auch den Glauben. Das Urteil, das den Unglauben des Einzelnen bestätigt, beruht somit wie jedes andere gesetzliche Urteil auf den dafür vorhandenen Ursachen, den nötigen Bedingungen und dem Nichtvorhandensein von Hinderungsgründen, wie etwa auch hinsichtlich des Erbes, bei dem die Ursache die Verwandtschaft ist und bei dem es auch Hinderungsgründe geben mag, die eine Erbschaft etwa wegen des Unterschiedes der Religion ausschließen, und ebenso verhält es sich hinsichtlich des Unglaubens. Ach, was ist überliefert? Abu Bakr radiallahu ta'ala an, Khalifa, hat in Bezug auf Erbschaften am Anfang seines Regents, Anfang seines Kalifats, in Bezug auf die Großmutter anders geurteilt, nicht klar zu sagen, falsch geurteilt, bis man ihm gesagt hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich geurteilt hat. Ja. Also ganz klar hat er als Hakim, als Richter, als Urteiler geurteilt in Fällen nicht gemäß dem, was Allah azza wa jalla herabgesandt hat, aber es war eben sein Unwissen über die entsprechende Überlieferung diesbezüglich. Deswegen kann man nicht sagen, der ist gelehrt und der ist schon so lange im Islam, das muss hätte er wissen müssen. Abu Bakr radiallahu anhu war von Anfang an dabei. Also kann man ihm das, sonst könnte man ihm das genauso vorwerfen. Weil wir gehen weiter. Wir überspringen jetzt einmal und noch einmal. Ja. Und noch einmal. So. Wir gehen auf Seite 170. wir haben in der Zeit her. Wir können noch 3.7 warten. Der Unterschied zwischen der Erbringung des Beweises und dem Verstehen desselben. Wir haben bereits gesagt, dass die Mehrheit der Gelehrten die Auffassung vertritt, dass der Beweis gegenüber einem Muslim erst dann erbracht ist, wenn ihm die betreffende Botschaft übermittelt wurde und er sie auch verstanden hat. Und wir haben die Hinweise darauf unter der Überschrift 2.5.4 ist der Beweis allein aufgrund seiner Übermittlung bereits erbracht, zusammengefasst. Was aber ist mit dem Verstehen hier gemeint? Verstehen bedeutet, der Betreffende versteht die Worte, die Allah oder sein Gesandter an ihn richten, und er versteht sie so, wie die Gläubigen sie verstehen, nicht so wie Abu Bakr, Umar und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sie verstanden, sondern Bedingung ist, den Willen des Sprechenden und die Absicht der Aussage zu verstehen. Denn zweifellos gilt es hinsichtlich der Erbringung des Beweises, den Blick auf die Gelehrten zu richten und darauf, dass der Beweis durch sie erbracht wird. Denn wäre der Beweis allein durch die Überbringung des Koran erbracht und das Verstehen unwesentlich, dann wäre die Existenz oder Nicht-Existenz von Gelehrten unerheblich. Genau. Und die Gelehrten, ihre Aufgabe ist es ja gerade, das zu erklären, was im Koran Al-Karim geschrieben steht, verständlich zu machen. Nicht, weil sie irgendwie Heilige wären, sondern weil sie sich aufgrund der Tatsache, dass sie sich mit den Texten viel länger beschäftigt haben als andere, besser Bescheid wissen über die Absicht des Sprechers. Besser Bescheid wissen über die Ayat und ihre Zusammenhänge. Besser Bescheid wissen über die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihre Authentizität und so weiter und so fort. Deswegen, es geht darum zu wissen, geht darum, den Angesprochenen so weit zu bringen, dass er versteht, was der Sprecher mit dieser Aussage sagen möchte. Und deswegen sagte nach einer Überlieferung, Ali ibn Abi Talib, auf der rechten Seite gehen wir, die obere Überlieferung, da sagt er, بَلَا لَا تَخْلُ الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيَّنَاتُ. Wahrlich, die Erde wird niemals sein, ohne dass der Beweis Allahs auf ihr erbracht wird. Also es gibt immer Ulama, die das erklären, damit die Beweise Allahs und ihre deutliche Darlegung nicht zunichte werden. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith ist authentisch. Wie gesagt, die erste Überlieferung, die wird Ali zugeschrieben. Das macht man manchmal nicht unbedingt, weil er es wirklich so gesagt hat, sondern die Worte sind wahr. Ob er es gesagt hat oder nicht, spielt eigentlich keine große Rolle. Aber der zweite Hadith ist sehr entscheidend, denn der Prophet sagte darin, alaihi salatu wassalam, لا تزال طائفة من أمتي على الحق. Übersetzt sinngemäß, eine Gruppe meiner Gemeinschaft wird niemals aufhören, an der Wahrheit festzuhalten. Und die, die sie im Stich lassen, werden ihr keinerlei Schaden zufügen, bis der Befehl Allahs ergeht, werden sie in dieser Weise ausharren. Dieser Hadith bedarf einer Anmerkung, weil er durch Verinnerlichung ein sehr, sehr wichtiges Prinzip beinhaltet. Die Tatsache, dass der Prophet sagt, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Das heißt, anders übersetzt, es wird immer einen Teil meiner Umma geben, die sich offensichtlich auf der Wahrheit befinden. Das heißt, deutlich erkennbar auf der Wahrheit befinden. Wenn wir das verinnerlichen, das hat er gesagt, wann? Naja, vor 1400 Jahren. Und dieser Ausspruch bedeutet, es wird auch weiterhin so bleiben. Und das bedeutet für uns, dass diese Wahrheit, diese Gruppe unter der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die dem Haq folgt, schon damals vorhanden war, nach dem Ableben von ihm sallallahu alaihi wasallam auch vorhanden war und bis an den heutigen Tag vorhanden ist und bleiben wird. Diese Linie, diese historische Linie, dass sie immer da gewesen waren, immer noch da und auch da bleiben werden, hilft uns dabei zu erkennen, welche Gruppe der Wahrheit folgt. Denn jemand könnte fragen, wie soll ich jetzt wissen, welches ist? Antwort ist die Gruppe, die schon immer da war. Und jede andere Gruppe, die im Laufe der Geschichte dazugekommen ist, ob das die Qadariya ist, oder ob das die Mu'tazila ist, oder ob das Al-Jahmiya ist, oder ob es irgendwelche andere Gruppe ist im Laufe der Zeit, sie kann nicht diese Gruppe sein, die der Prophet meinte, sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich auch deutlich merkt man das an der Bezeichnung, denn die Ahle Sunnah, sie berufen sich auf die Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die war ja schon immer da. Aber die anderen, Haruriya zum Beispiel, oder Najdat, wie wir gelesen haben, Arten von den Khawarij, sie berufen sich immer auf bestimmte Ereignisse, bestimmte Zeiten, wo etwas Bestimmtes passiert ist. Deswegen ist dieser Hadith, Alhamdulillah, so wertvoll. Dann gehen wir über auf die nächste Seite, wo auch Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu wieder etwas Ähnliches sagte. Und zwar sagte er, Al-Ulama baquna ma baqiya ad-dahr. أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. Die Gelehrten werden bestehen bleiben, solange die Zeit besteht. Ihre körperliche Substanz vergeht, aber ihre Spuren sind in den Herzen vorhanden. Ja, sie sterben, aber das Gedankengut, das sie verbreitet haben und aufgeschrieben haben, das bleibt immer noch bestehen und hat auch noch Einfluss auf die Menschen danach. Wir lesen auf der nächsten Seite weiter, im zweiten Abschnitt. Ihnen, das heißt den Gelehrten, gilt es zu gehorchen. Ihnen gilt es zu gehorchen und der Gehorsam ihnen gegenüber folgt dem Gehorsam gegenüber Allah, der sagt. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten und den Verantwortlichen unter euch. Der entscheidende Punkt ist Ulul Amr. Was ist Ulul Amr im Arabischen? Das sind diejenigen, die das Sagen haben unter euch, diejenigen, in deren Hände die Angelegenheiten oder eure Angelegenheiten sind, hier übersetzt mit Verantwortlichen. Und Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagte, dass damit Folgendes gemeint ist, das bedeutet jene, die Kenntnis und Frömmigkeit besitzen. يعني أهل الفقه والدين وأهل الطاعة وأهل طاعة الله und diejenigen, die Allah gehorsam sind. الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله طاعتهم. Das bedeutet jene, die Kenntnis und Frömmigkeit besitzen, die Allah gehorsam sind, die Menschen die Bedeutung ihres Glaubens lehren und ihnen das Gute gebieten, das Verwerfliche untersagen, darum macht Allah es zur Pflicht, ihnen zu gehorchen. Das heißt, warum macht Allah es Pflicht, ihnen zu gehorchen? Weil sie nichts anderes sind als Überbringer der Anordnungen Allahs, Azza wa Jal. Und ihnen deswegen ungehorsam gegenüber zu sein, bedeutet ungehorsam Allah und seinem Gesandten gegenüber zu sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, er hat es interpretiert als die Ulama, die Gelehrten. Allah befiehlt, sich an sie zu wenden, so fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Fas'alu ahl al-dhikr. Al-dhikr ist eine der Bezeichnungen des Koran al-Karim, denn Allah azza wa jalla hat ihn als dhikr bezeichnet. Wa innahu ladhikrun laka wa liqawmik. In einer anderen Ayah, im edlen Koran al-Karim. طيب, dann springen wir auf der nächsten Seite. Auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sie sind jene, die von den Propheten lernten. Und so sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, und das ist eine zentrale Botschaft darüber, wie man seine Religion zu lernen hat, تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ. Hört von mir und lasst dann von euch hören. Danach wird man von dem hören, der von euch gehört hat. Und die Botschaft dahinter ist eben dieser Sanad, dass eben die Religion Allahs Azza wa Jal, ob das im Koran Karim ist oder in der Aqidah ist oder wo auch immer, die Religion entnimmt man nicht aus Büchern in erster Linie, sondern aus den Mündern der Gelehrten, die es einem erklären. Und das ist die Vorgehensweise. Und so hat man auch ein gesundes Verständnis. Denn wenn du deine Religion nimmst direkt aus Büchern, ohne dass ein Lehrer dir erklärt, dann wirst du mit Sicherheit viele Verständnisfehler haben. Deswegen gibt der Prophet hier vor, wie man seine Religion zu lernen hat. Tasma'un, ihr hört von mir, wa yusma'u minkum, danach wird man von euch hören. Wa yusma'u mimman sami', dann werden die Leute hören von denjenigen, die von euch gehört haben. Die Rettung? Die Rettung der Menschen hängt von der Existenz der Gelehrten ab, und sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Nein, das ist der Hadith, den haben wir schon erfahren. Wahrlich, Allah nimmt das Wissen nicht von den Menschen weg, indem er es aus ihren Herzen tilgt, sondern indem er die Gelehrten sterben lässt, bis, wenn kein einziger Gelehrter mehr übrig bleibt, die Menschen sich an unwissende Köpfe wenden und sie fragen und diese ohne Wissen Urteile abgeben werden, als Fatwa geben werden, so werden sie selbst in die Irre gehen und auch andere in die Irre führen. Ihnen genügt die Ehre, dass Allah sie reinigt, und so sagt er, Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm, und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen. Der Gehorsam dem Gelehrten gegenüber aber ist nicht Selbstzweck, sondern Gehorsam gebührt ihm, weil er sich für das Wissen um Allah und das Wissen, das von ihm kommt, einsetzt. Na, und dann schließen wir ab mit der Aussage von Imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala. Er sagte, kein Gelehrter hat Anhänger, außer aufgrund der Tatsache, dass er seine Schritte in Richtung des Gesetzes Allahs lenkt, seinen Beweis aufrecht hält und aufgrund seiner Bestimmungen urteilt, sowohl im Allgemeinen als auch im Detail. Wenn sich jedoch zeigt, dass er nicht diesem Ziel in einem der Teilaspekte oder einem der zwei gefolgt, dann hat er kein Urteil zu sprechen, und es darf seinem Beispiel auf keinen Fall dort gefolgt werden, wo er von der Richtung hin zum Gesetz Allahs abweicht. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.